Trompeten reiß ich dann als Akrobat und Wundermann, bis ich zuletzt Hilfe gar bei einem Hexenmeister war. In meinem schwarzen Zauberkreis zitier ich Geister dutzendweis mit passionierter Feuerfresser. Inzwischen hause schlug ich Messer. Nicht bald auf ihr mich ab am Nesen und Chargier nie da gewesen. Die Kampfküsse bin ich groß, die Beute schlagen grandios. Ich bin ein Zauberer von Bedeutung und alles ohne Vorbereitung. Zieht ihr das Gold, so weit, lass Licht das Beste, das jeder euch glücklich preise. Nützt den Reichtum klug und weise, dass ihr auch noch in späteren Tagen mit Störche, sie klapperten laut.